Kapitel 08. Bis zum Ende Stalin war ein Stratege von seltener Begabung, er plante selbst die Geschichte, und er war ein phänomenaler Taktiker, der seine Siege unter fremden Fahnen und durch fremde Hände organisierte. Auftragsgelötete Torchan, der Ursprung der Partokrone Ati. Frankfurt am Main 1973, S356, 1. Es gab einen einzigen Menschen, den Stalin mit Vor- und Vatersnamen anredete. Der Mann hieß Boris Michajowitsch Schaposchniko, sein militärischer Rang war der eines Marschalls der Sowjetunion und seine Dienststellung die des Generalstabschefs. Alle anderen wurden als Genosse Jestschau, Genosse Beria, Genosse Malenko, Genosse Stan angeredet. Die Sonderstellung Schaposchnikos war von Stalin auch schon früher betont worden, als Schaposchniko keinen Marschallsrang bekleidete und noch nicht Chef des Generalstabes war. Die Marschälle wurden von Stalin Genosse Tuchatschuschki, Genosse Belüscher, Genosse Jegoro genannt. Schaposchniko jedoch, der noch nicht auf solcher Höhe stand, redete er freundschaftlich, menschlich an. Flottenadmiral der Sowjetunion NG Kusname Ezo beschreibt dies so: Stalin redete niemanden mit Vor- und Vatersnamen an. Selbst in häuslicher Umgebung nannte er seine Gäste beim Familiennamen und fügte unbedingt das Wort Genosse hinzu. Auch er selber wurde so angesprochen, Genosse Stalin. Sagte aber jemand, der diese Gepflogenheit nicht kannte, etwa unter Bezugnahme auf Stan, Andrej Alexandrowitsch ist der Auffassung, dann fragte erster W. Stalin, der natürlich erhielt, von wem die Rede war, unweigerlich, und wer soll dieser Andrej Alexandrowitsch sein? Eine Ausnahmeregelung galt nur für B-104M Schaposchniko. Ihn redete er immer mit Boris Michajowitsch an. Am Vorabend. Moskau 1966, S280, die Sonderstellung Schaposchnikos ist einfach zu erklären. Er war Autor des Buches Das Gehirn der Armee, das die Arbeitsweise eines Generalstabs beschreibt. Der dritte und letzte Teil erschien 1929, und solange die Sowjetarmee existierte, war diese Arbeit ein Handbuch für jeden sowjetischen Offizier und General. Auf Lenins Schreibtisch hatte die Psychologie der Massen gelegen, auf Stalins Tisch aber stand das Modell eines kleinen silbernen Flugzeugs mit der Aufschrift Stalins Marschrichtung, und daneben lag Schaposchnikos Das Gehirn der Armee. Der Erfolg von Schaposchnikos Buch beruhte auf der Exaktheit in der Darstellung des Materials, auf der kristallklaren Beweisführung, der Kunst, die kompliziertesten Probleme in einer einfachen, jedermann verständlichen Sprache zu erläutern. Die größte Stärke des Buches liegt im dritten, dem abschließenden Teil. Darin befasst sich Schaposchniko mit Fragen der Mobilmachung. Es ist eine undankbare Beschäftigung, fremde Arbeiten mit eigenen Worten wiederzugeben, und dies gilt umso mehr, wenn es sich um Arbeiten eines hervorragenden Militärtheoretikers handelt. Doch ich komme nicht umhin, mich dieser Aufgabe zu unterziehen, weil in Schaposchnikos Theorie der Schlüssel zum Verständnis für den weiteren Gang der Ereignisse einschließlich des Zweiten Weltkrieges mit all seinen Folgen liegt. Diese Theorie war einfach, verständlich, logisch und zweifellos richtig. Stalin hatte sie begriffen, ihre Bedeutung erkannt und sie seiner Strategie zugrunde gelegt. Das ist der Grund, weshalb wir bei der Lektüre von Schaposchnikos Arbeiten sowie seiner Mitstreiter und Gegner im Nachvollziehen ihrer Gedankengänge auch jene Schachzüge Stalins zu verstehen beginnen, die auf den ersten Blick unbegreiflich und unerklärlich erscheinen. 105. Zweiter zieht man aus Schaposchnikos Theorie der Mobilmachung das Wichtigste heraus, um es Laien zu erläutern, dann lässt sich das Wesentliche wie folgt zusammenfassen: Erster, um einen Krieg siegreich zu beenden, bedarf es nicht nur Anstrengungen der Armee, sondern auch des ganzen Landes, seiner gesamten Bevölkerung, seiner gesamten Industrie, seines gesamten Verkehrswesens, seiner gesamten Landwirtschaft und so weiter. Zweiter. Man kann ein Land ebenso wenig in permanenter und völliger Kriegsbereitschaft halten, wie kein Mensch ständig in jeder Hand eine Pistole halten kann. Tut er es dennoch, hat dies zur Folge, dass er nichts anderes machen kann. Also kann sich auch ein Land nicht in permanenter Kriegsbereitschaft befinden und seine ganze Kraft für die Vorbereitung eines Krieges verausgaben. Die ständige Konzentration aller Kräfte der Gesellschaft auf die Vorbereitung eines Krieges ruiniert das Land. Deshalb dürfen in Friedenszeiten Streitkräfte und Rüstungsindustrie nur ein Minimum verzehren. Allerdings müssen das Land, seine Bevölkerung, die Administration, die Industrie, das Verkehrswesen, die Landwirtschaft, das Fernmeldewesen, der ideologische Apparat und so weiter auf ein optimales Tempo und eine optimale Vollständigkeit beim Übergang von friedlichen Verhältnissen auf das Leben unter Kriegsbedingungen vorbereitet werden. Dritte Mobilmachung bedeutet die Umstellung des ganzen Landes aus der Situation des Friedens auf den Krieg. Die Mobilmachung ist irreversibel und unwiderruflich. Bildhaft ausgedrückt entspricht die Mobilmachung einer Situation, als wäre die Hand nach unten gefahren, hätte die Pistole aus dem Hölster gerissen und die gespannte Waffe auf den Gegner gerichtet. Vierte Mobilmachung und Krieg sind untrennbar miteinander verbunden. Ist die Pistole gezogen und zielt sie mit gespanntem Abzug auf den Gegner, dann muss der Schuss auch fallen. Denn sobald die eigene Mobilmachung begonnen hat, ruft der Gegner seinerseits in seinem Lande die Mobilmachung aus. Greift der eine zur 106 Pistole, um sie auf den Gegner zu richten, dann zieht auch der andere seine Pistole und zielt auf den Herausforderer, bemüht, ihm zumindest um den Bruchteil einer Sekunde zuvorzukommen. Wer sich um diesen Bruchteil einer Sekunde verspätet, wird getötet. Fünfter, mit einer Mobilmachung darf man nicht spielen. Wer oft zur Waffe greift und sie mit gespanntem Abzug auf seinen Nachbarn richtet, für den nimmt die Sache ein übles Ende. Sechster, hat man sich zur Mobilmachung entschlossen, muss man den eingeschlagenen Weg festen Schrittes bis zum Ende gehen, das heißt den Krieg beginnen. Siebter, eine teilweise Mobilmachung gibt es nicht. Die Mobilmachung ist ein Prozess, der einer Schwangerschaft gleicht. Eine Frau kann nicht nur ein wenig schwanger sein. Die Frage heißt ja oder nein. Diese Frage muss auch der Staat an sich richten: Stellen wir den gesamten Staatsapparat, unsere Industrie, das Verkehrswesen, die Streitkräfte, die Bevölkerung und alle staatlichen Ressourcen auf die Erfordernisse eines Krieges um, oder tun wir es nicht? Diese Gedanken sind mit unterschiedlicher Konsequenz von verschiedenen Autoren geäußert worden. W.M. Schaposchnikow unterscheidet sich von seinen Vorgängern lediglich durch extreme Klarheit, Kürze und den Anspruch absoluter Gültigkeit: Die Mobilmachung ist nicht nur ein Anzeichen des Krieges, sondern sie ist bereits der Krieg. Die Anordnung der Regierung, die Mobilmachung auszurufen, bedeutet faktisch die Kriegserklärung. Unter den heutigen Bedingungen muss ein Staat, der die Mobilmachung erklärt, zuvor den festen Entschluss zur Kriegsführung gefasst haben. Unter allgemeiner Mobilmachung versteht man einen Zustand, aus dem es bereits keine Rückkehr mehr zur Situation des Friedens gibt. Als zweckmäßige Form der Mobilmachung gilt für uns nur die allgemeine Mobilmachung im Sinne einer Anspannung aller Kräfte und Mittel, die zur Erlangung des Sieges notwendig sind. Das Buch schließt mit der entschiedenen Erklärung: Mobilmachung ist Krieg, und eine andere Auslegung ist für uns undenkbar. 107. Dritter, Stalin teilte nicht nur die Ansichten von Schaposchnikow, er war selbst dieser Meinung. Stalin machte keinen Unterschied zwischen dem Prozess der Machtergreifung im eigenen Land und in dem der Nachbarn. Er wusste, wie man die Macht im eigenen Land erobern musste, und er bereitete sich darauf vor, sie auch in den Nachbarländern an sich zu reißen. Stalin umgab dieses Wissen nicht mit einem Mantel des Geheimnisses. Er machte es im Gegenteil zu einem Eigentum der Massen. In seinen Vorlesungen an der Sverdlo-Universität im Jahre 1924 über die Grundlagen des Leninismus legte er unter Berufung auf Lenin dar, dass bei der Markteroberung halbherzige Spielereien nicht erlaubt sind. Entweder wollen wir die Macht ergreifen, oder wir wollen es nicht. Hat man die Sache erst begonnen, muss man auch bis zum Ende gehen. Das stimmt mit den Überlegungen von Niccolò Machiavelli überein: Entweder versetzen wir den tödlichen Schlag, oder wir lassen die Finger davon, das heißt wir gehen bis zum Ende, Zwischenlösungen kann es in der Politik und in der Strategie nicht geben. Und das entspricht den Überlegungen von Schaposchnikow, entweder machen wir nicht mobil, oder wir führen die allgemeine Mobilmachung durch und lassen uns auf den Krieg ein, irgendwelche Teilmobilmachungen und Zwischenstadien kann es nicht geben. Auch der Mann im Wilden Westen, der Machiavelli nicht gelesen hatte, wusste, dass man zum bloßen Scherz seine Waffe nicht ziehen darf, entweder sie blieb im Hölster, oder er musste ziehen und tödlich treffen. Das ist der Grund, weshalb Stalin nicht bloß sagt, dass man, sobald die Entscheidung für eine große Sache gefallen sei, auch bis zum Ende gehen müsse, sondern dass er im gedruckten Text diese Worte auch noch hervorgehoben hat. Werke 6, S. 158, nicht nur mit Worten, sondern bei jedem Vorhaben ging Stalin bis zum Ende. Lange Zeit hatte er scheinbar gleichgültig das Aufblühen des russischen Dorfes mit angesehen, das wohlhabend geworden war und außer Kontrolle zu geraten drohte. Reichtum bedeutet Unabhängigkeit. Stalin schien auch das nicht zu berühren. 108 Doch dann entschloss er sich zu einer Großaktion, das Dorf wird auf die Knie gezwungen, selbst wenn man ihm dabei das Rückgrat brechen müsste. Er zwingt es auf die Knie. Er bricht ihm das Rückgrat. Und er nannte dieses Jahr das Jahr des großen Umbruchs. Lange Zeit hatte Stalin scheinbar kein Interesse für die Armee gezeigt. Dann fasste er den Entschluss, die Rote Armee unter seine Kontrolle zu bringen. Auch darin ging er bis zum Ende. Weiter ging es nicht. Als Stalin beschlossen hatte, die Opposition auszumerzen, führte er auch dieses Vorhaben konsequent zu Ende und schloss die Vernichtung seiner politischen Feinde siegreich ab, als der Eispickel Trotzkis Schädel traf. Nach Abschluss der großen Säuberung richtete sich Stalins Interesse nach außen. Im August 1939 hatte Stalin einen Entschluss gefasst.